nichts mehr find, Traumte verbleiben. Wir fahren durch die dunkle Nacht, bis es morgens und heute wird, bis die Sonne sich im Spiegel zeigt, bis der Himmel blau gegen das Grau. Nichts mehr verbleibt.